in Blauer Münster, ich wollte ja Kottbusser Damm, Ecke Lachmannstraße. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein mit Tesa-Krepp angeklebter Zettel, Suche defekte TV, Elektro- und CD-, Video- und Radiogeräte, Musikinstrumente, Handys, Bohrmaschinen. Ansonsten gehört zur aktuellen Ausrüstung ein Aufkleber mit der Aufschrift Kapitalismus abschaffen, solid.org, Organisierung linker Basisgruppen, www.solid.org, sowie ein Aufkleber, Sie können wirklich alles tragen, der wahrscheinlich von einem Bekleidungsgeschäft stammt, sowie ein comicartiger Aufkleber mit der Aufschrift Cassi Missili. Ja, ansonsten hier Kottbusser Damm keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.